Strauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt schaust du mich strahlend an. Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen kann. Ganz im Wald, so gehst du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß.